1. ICH Standem Meerestranden Sor ein Tier AUSDEM Meer aufsteigen, das sen Horne und sieben Kopfer hat, auf seinen Hornen befanden sich sein Diadem und auf seinen Kopfen blasphemisch Namen. 2. Das Tier, das ICH Sor, Arnulti einem Lepiden, sein Fuss wären y die eins Baron und sein Maul y das eins Lohen, der Drash Verlium sein Kraft, seinen Thron und Gross Autoritaut. 3. Eine seine Kopfer schien todlich verwundet zu sein, doch sein Todswund word geheilt, worauf in die Gans at a DM Tier Storn folgte. 4. Die Menschen betieten den Drachenen, weil a DM Tier sein Markt gegeben hat, und SIE huldigten auch DM Tier, in dem SIE fragten, wer ist DM Tier Gleich, und wer kann MIT im Kampfen? 5. DM Tier word einmal gegeben, im Grosspirig und lastelisch word zu sprechen, und es erhielt die Vollmacht, die zweiundvierzig Monate lang zu tun. 6. Es offnit sein Maul zu lasterungen gegen Gott, im seinen Namen, sein Zelten die im Himmel wohnenden zu verhonen. 7. Ferner word immer Lord, Krieg mit den Heiligen zu führen und SIE zu besiegen, und es erhielt Macht über Alstam, Volker, Sprachen und Nationen. 8. Albewohner der Oder, deren Namen nicht im Lebensbuch des von Grundlegung der Welten geschlachteten Lambs geschrieben stehen, werden es anbeten. 9. Wer Oren hat, der Hor. 10. Wer ander in Gefangenschaft fährt, word selst in Gefangenschaft geraten, wer mit dem Schwert totet, must durch das Schwert getotet werden. Hierin zeit sich die Jeddeld und der Glob der Heiligen. 11. Danach soll ICH ein weiteres Tier aus der Oder aufsteigen, das zwei Horne hat, die denen eins Lambs Arnulten, jedoch spraches y ein Drash. 12. Diocese Tier UBT die gesamte Autorität des ersten Tiers in dessen Gegenwart aus und wären last die Oder und ihr Bewohner, das erste Tier anzubieten, dessen todlich one geheilt word. 13. Es vollbringt gross Sachen, in dem es sogar vor den Augen der Menschen fewer vom Himmel auf die Erde herabfallen last. 14. Durch die Sachen, die es im Auftrag des ersten Tiers tun dürfte, werfet es die Bewohner der Oder und übersucht SIE, ein Bild für das Tier zu machen, das die Schwertwund hat und wieder lebendig word. 15. Im Word die Verhigkeit verlihen, dem Bild des Tiers atem einzuhorchen, so dass das Bild sprechen konnte und bewirkt, das el getotet werden, die das Bild des Tiers nicht anbetieten. 16. Es swingt al Menschen, ob klein oder gross, reich oder arm, frei oder sklave, sich ein Zeichen auf ihr rechte Hand oder auf ihr Stern Mädchen zu lassen. 17. One Diocese Zeichen, das den Namen des Tiers oder Diesel seins Namenstragt, konnte niemand kaufen oder verkaufen. 18. Hier ist Weisheit gefragt, wer Verstandnis hat, soll die Zahl des Tiers berechnen, denn es ist die Zahl 1 Menschen, und sein Zahl ist 666.